Achtung! Hochspannung! Der Krimi im Rias. Prost, Professor. Auf mein Wohl. Und auf Ihres natürlich auch, mein lieber Hedge. Ach, Champagner. Ja. Nie wieder Ziegeltee mit Mehl und ranziger Butter. Keine stinkenden Yaks mehr. Keine getrockneten Kamelfladen. Auf die Zivilisation. Auf die Wissenschaft, mein lieber Hedge. Die Wissenschaft war schuld. Ich meine, an unserer Expedition nach Zentralasien. Professor Van Dusen hatte in tibetanischen Lama-Klöstern die Mysterien orientalischer Medizin studiert. Akupunktur zum Beispiel. Wissen Sie, was das ist? Wenn Sie Kopfschmerzen haben, piekt man Ihnen eine silberne Nadel in den großen Zeh und dann sind die Kopfschmerzen weg. Oder auch nicht. Die Reise war sehr anstrengend gewesen, aufregend auch, durch einen außergewöhnlichen Kriminalfall im Kloster Kumbum. Und jetzt waren wir wieder in der Zivilisation, das heißt so gut wie. Gestern am 29. November 1905 waren wir in Shanghai angekommen und heute saßen wir im Hotel Astor House bei einem opulenten Sektfrühstück in Ruhe und Frieden. Das dachten wir jedenfalls. Aber da klopfte das Schicksal an unsere Pforte. Es klopft. Ja, vermutlich der Zimmerkellner. Nun öffnen Sie schon, Hedge. Ich eile, oh Herr und Gebieter. Nun, was ist denn? Captain Ross. Professor, helfen Sie mir! Ja, ich komme. Bewahren Sie kühlen Kopf, Hedge. Leicht gesagt. Als ich die Tür aufmachte, fiel eine höchst ansehnliche junge Frau mir direkt in die Arme. Leider nicht ganz freiwillig. In ihrem Rücken, etwa in der Höhe des Herzens, steckte ein Dolch. Nein, nicht Sie. Sie sind falsch. Sie stirbt. Ruhig, Hedge. Vorsichtig. Sagen Sie, Captain Ross, Li Hong ermordet, der Doktor. Na, tun Sie doch was, Professor. Hier gibt es nichts mehr zu tun, mein lieber Hedge. Nicht einmal für mich. Doktor, der Schatz in der alten Mutter vom Salon. Oh. Sagen Sie, Ross, es geht los. Was geht los? Psst, Hedge. Was geht los? Mord. Aufstand. Immer dasselbe. Haben Sie sicher auch schon erlebt oder wenigstens gehört oder gelesen. Da wankt eine schwer verletzte Person zur Tür herein, stammelt was Geheimnisvolles und wenn es anfängt, interessant zu werden, dann stirbt sie. Anscheinend eine Art Naturgesetz. Aber Hedge... Ist doch wahr, Professor. Sie ist tot. Was habe ich gesagt? Hedge. Erstochen. Das ist sogar mir aufgefallen. Mit einem chinesischen Dolch. Chinesisch. Ohne Zweifel. Sehen Sie hier? Die eingestützten Schriftzeichen im Griff. Nicht gerade ungewöhnlich. Immerhin sind wir in China. Und was machen wir jetzt? Wir verständigen die Polizei. Meine Herren. Ganz gegen die hier herrschenden Sitten war der Zimmerkellner sehr schnell zur Stelle. Ein freundlich lächelnder Chinese, dem das Lächeln allerdings schlagartig verging, als er sah, was da bei uns auf dem Teppich lag. Meine Herren. Oh, tote Lady. Und Teulpilzelteppich ganz blutig. Muss so voll den Leinigung. Ich bitte Sie, das hat ja wohl Zeit. Oh, Miss Lady Elmoldet. Sie haben Lady Elmoldet. Jawohl, mein Freund. Und wenn Sie nicht auf der Stelle die Polizei rufen, sind Sie der Nächste. Sofort, meine Herren. Ich hole sofort Kriminalpolizei. Walten bitte gleich wieder da. Wir warteten und warteten. 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Niemand kam. Schließlich wurde Van Dusen ungeduldig und klingelte. Es erschien wieder ein lächelnder Hotelchinese. Ein ganz anderer. Was wünschen verehlungswürdige Herrschaften? Wer sind Sie denn? Unbedeutende Person, Zimmelkellner. Dann ist Ihr Kollege also noch unterwegs zur Polizei. Polizei? Kollege? Welcher Kollege? Unbedeutende Person ganz allein auf Etage. Es stellte sich heraus, die Polizei war nicht verständigt. Der erste Zimmerkellner war gar kein Zimmerkellner, sondern, wie der Professor messerscharf schloss, vermutlich der Mörder der unbekannten jungen Dame, die noch immer auf unserem Teppich lag. Damit es nicht noch mehr Verzögerungen gab, gingen wir jetzt selbst zum Empfang. Der Portier telefonierte mit der Kriminalpolizei. Die Herren werden gleich hier sein. Ausgezeichnet. Wer wohnte in unserer Suite? Bitte? Wir sind gestern Abend eingezogen. Wer hat die Suite vor uns bewohnt? Moment. Suite 3. Ah, hier. Ein Mr. Ross. Mr. Ross? Das war doch... Halten Sie sich zurück. Aus Hongkong. Firma Ross and Whitelaw. Edelhölzer en gros. Aha. Wie sieht Mr. Ross aus? Ja, wie soll ich sagen? Sieht er mir ähnlich? Herr Professor, ich bitte Sie. Ist er jung? Alt? Groß? Klein? Mittel, würde ich sagen. Gewöhnlich. Eher unauffällig. Etwa wie der Herr hier. Der Herr hier? Das war ich. Aber ehe ich mich noch richtig über diese Unverschämtheit entrüsten konnte, waren sie schon da, die Freunde und Helfer. Eine Schwadron chinesischer und indischer Polizisten, angeführt von Inspektor Fleming aus England. Wie überall in der Welt spielen auch in Shanghai die Engländer die erste Geige. Fleming inspizierte den Tatort, sah sich die Leiche an, ließ sie wegschaffen und wandte sich dann sehr argwöhnisch uns zu. Wollen Sie Ihre Aussage gleich hier machen oder muss ich Sie ins Präsidium mitnehmen? Also ich muss nicht zu eilig, Inspektor. Ehe Sie Freund Hatch des Mordes verdächtigen oder mich, möchte ich mich Ihnen vorstellen. Ich bin Professor Dr. Augustus Van Dusen. Van Dusen? Doch nicht etwa die Denkmaschine, der berühmte Wissenschaftler und Amateurkriminologe. Eben der, Inspektor. Ja, meine Herren, erfreut. Ja, über alle Maßen erfreut. Geehrt natürlich auch. Und ja, das hier ist dann wohl Mr. Hatch. Hutchinson Hatch. Reporter, ansonsten Reisebegleiter, Chronist und Assistent von Professor Van Dusen. Professor Van Dusen. Ja, dass es mir vergönnt ist, Sie leibhaftig zu sehen, sozusagen. Sie verstehen, von Angesicht zu... Meine Freude, Herr Professor. Gewiss, Inspektor. Aber kommen wir bitte zur Sache, ja? Ja, kommen wir zur Sache. Gewiss kommen wir zur Sache, Inspektor. Jawohl, Professor. Ganz wie Sie wünschen, Professor. Die Tote... Kenne ich, Professor. Eine Person von stadtbekanntem Ruf. Zweifelhaften Ruf, wie ich hinzufügen möchte. Sogenannte Sängerin im goldenen Drachen. An der Nanking Road. Sing-Song Girl nennt mir das hier. Name? Pickle. Gladys Pickle. Klingt ja bezaubernd. Ja, Künstlername Mata Hari. Schon besser. Wenn Sie nun die Güte hätten, Professor, mir zu berichten, was hier geschehen ist. Der Professor berichtete. Auf die letzten Worte der Toten ging er nur sehr kurz ein. Umso ausführlicher auf den falschen Zimmerkellner. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, Professor. Das war der Mörder. Naja, schade. Kein Fall für Sie. Meinen Sie, Inspektor? Naja, nicht Ihre Klasse, Professor. Ein Sing-Song-Girl erstochen von einem Chinesen. Nichts Besonderes. Entschuldigen Sie einen Moment. Ja? Wie? Ja, bitte einen Augenblick. Für Sie, Inspektor. Ach, ja. Ja, Fleming, ja? So. Na, das ist ja eine richtige Epidemie. Gut, ich kümmere mich gleich drum. Dankeschön. Noch ein Mord, Professor. Wie bitte? Diesmal in der Chinesenstadt. Ein unbekannter Weißer, Kehle durchgeschnitten. Gerade hat man ihn gefunden in einem kleinen Hof neben dem chinesischen Opernhaus zur vollkommenen Harmonie. Sehr harmonisch. Ja, am Nordtor. Das ist einer von diesen Tagen, Professor. Noch nicht Mittag und schon 3 Leichen. 3? Wieso? Heute 3? Früh lag ein toter Chinese im Graben vor der Chinesenstadt, mitten im Müll. Todesart? Erwürgt, vorher gefoltert. Seine rechte Hand war abgeschnitten und ihm auf die Brust genagelt. Die Hand? Sehr interessant. Die Hand. Li Hong hieß er. Li Hong. Habe ich doch schon mal gehört. Eine Figur aus der Unterwelt. Offiziell war er Musiker. Spielte bei irgendeiner chinesischen Oper. So ein lautes chinesisches Instrument. Hört sich an wie ein Bass. Ein Chinese mit dem Kontrabass. Bitte lassen Sie diese Kinder. Fiel mir das gerade so ein. Erstaunlich, mein lieber Hedge. In welchem Opernhaus spielte dieser Li Hong? Ja, ich glaube, in der vollkommenen Harmonie. Aha! Sehr interessant. Sie werden sich jetzt dorthin begeben, Inspektor. Jawohl, Professor, jawohl. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Sie begleite? Aber nicht doch, Professor. Mr. Hedge natürlich auch. Im Gegenteil. Es ist mir eine Ehre, meine Herren. Zweifellos. Ja, na, dann lassen Sie uns doch gehen. Ja, aber bitte nach Ihnen, Professor. Also, auf in die Chinesenstadt, in Rikschas, wie das hier üblich ist. Während wir durch die Straßen fahren, will ich Ihnen mal kurz erklären, wie es in Shanghai aussieht. Genau genommen besteht Shanghai aus 3 Städten. 2 davon gehören den Weißen. Im internationalen Viertel leben Engländer, Amerikaner, Deutsche und andere. Die Franzosen sind wie überall für sich in ihrem eigenen Viertel. Und südlich von der französischen Siedlung liegt die Chinesenstadt, umgeben von Mauer und Graben. Die Weißen haben die besten Wohngegenden, sie haben Banken und Handelshäuser, das Geld und die Macht. Die Chinesen haben den Dreck und die Arbeit. Ich frage mich manchmal, wie mir das gefallen würde, wenn ich Chinese wäre. Aber das gehört ja nicht hierher. Naja. Wir kamen zur Chinesenstadt, fuhren durch Nordtor, dann durch ein paar unvorstellbar enge und schmutzige Gassen und da waren wir, im Hof neben der Oper. Durch eine Tür drang gedämpfte Musik. Chinesische Opern spielen Tag und Nacht. Ich fand es nicht gerade vollkommen oder harmonisch, aber das ist Geschmackssache. Ein Polizist erwartete uns, ein Sikh aus Indien mit Bart und Turban. Da liegt der Inspektor Saib, in der Ecke. Kehle durchgeschnitten. Aber kein Blut auf dem Boden. Die Tat ist nicht hier begangen worden. Versteht sich. Tod eingetreten vor etwa 28 Stunden. Also gestern zwischen 8 und 9 Uhr morgens. Was ist das? Was meinen Sie, Professor? Die Hand, die rechte, ist innen mit gelber Farbe beschmiert. Chinesischer Lack. Darf ich mal? Bitte. Ja, ulkig. Wer ist der Mann, Hira Singh? Das ist nicht festzustellen, Inspektor Saib. Er trägt nichts bei sich. Keinen Pass, keine Papiere. Nur das hier. Ah, ein Zigarettenetui. Sieht teuer aus. Platin. Besitzt mit Brillanten. Und darin befinden sich 2 Zigaretten. Höchst ungewöhnliche Zigaretten. Ungewöhnlich? Aber ja, Inspektor, sehen Sie. Extrem lange Pappmundstücke. Und sowas finden Sie interessant, Professor? Oh ja, sehr interessant sogar, Inspektor. So, also für mich ist das Monogramm auf dem Deckel viel interessanter. Ah ja, das ist Monogramm. C-B-P. C-B-P. Wird jemand vermisst, der mit C-B-P anfängt? Nicht, dass ich wüsste, Inspektor Saib. Ja, ich auch nicht. Verzeihen, hochehrwürdige polizeiliche Herrschaften. Wer sind Sie? Unwürdige selbst ist Direktor von Opernhaus Vollkommene Harmonie. Aha. So, ja. Wissen Sie was von dem Mord hier? Unwürdige selbst ist ahnungsloser Engel, großmächtiger Herr Polizeichef, nichts gesehen, nichts gehört. Immer in Oppenhaus, gelauscht auf wunderbare Musik. Wollen Ehrfurcht gebetene Herrschaft nicht eintreten? Füll sie eintritt fly. Will spielen Meistel weg. Ja. Große chinesische Opel, Abenteuer von Affenkönig, Odel, die leise nach Westen. Danke, mein Bester, vielen Dank. Aber Ihre Musik ist nicht so ganz unser Fall. Unwürdige selbst wünscht guten Fortschritt und erhabenes Gelingen. Bleiben Sie im Haus. Halten Sie sich zu unserer Verfügung. Selbstverständlich, Herr Oberpolizeiland. CBP, CBP, CBP. Ihnen beim Grübeln noch die letzten Haare ausfallen, Inspektor. Bitte? Lassen Sie sich von mir sagen, der Name unseres toten Freundes hier beginnt auf gar keinen Fall mit den Buchstaben CBP. Ach, Sie meinen, das ist gar nicht sein Etui? Oh, doch, doch, Inspektor, es ist sein Etui und es ist doch sein Monogramm. Das verstehe ich nicht. Vielleicht hätten Sie sich doch etwas eingehender mit den Pappmundstücken beschäftigen sollen. Die Zigaretten im Etui sind sogenannte Papirossi, russische Zigaretten. Und das Etui selbst stammt ganz ohne Frage von Meister Faberger, dem Hofjuwelier des Zaren. Ruhm und Ehre. Bitte? Nichts, nur eine kleine Reminiszenz an ein Abenteuer in St. Petersburg. Das Etui ist russisch, die Zigaretten sind russisch, also ist das Monogramm auch russisch. Sie sind ein Genie, Inspektor. Die Buchstaben sind kyrillisch und heißen nicht CBP, sondern SWR. Und damit drängt sich die Frage auf, wird in Shanghai ein Russe vermisst, Vorname S, möglicherweise Sergei. Vatersname W, Vassiljewitsch, Wladimirowitsch, Nachname R. Ragoschin, Inspektor Sahib. Natürlich, Sergei Vassiljewitsch Ragoschin. Gestern verschwunden und heute früh vermisst gemeldet von seinem Hotel, dem Napoleon im französischen Viertel. Eine offene Rechnung von gut 2 Monaten. Was stehen wir hier noch herum? Kommen Sie, meine Herren. Wohin, Professor? Natürlich ins französische Viertel, Hotel Napoleon. Ein Hotelangestellter identifizierte den Toten. Tatsächlich, als Ragoschin. Tja, der Professor hat eben immer recht. Dann sahen wir uns ein bisschen im schäbigen Zimmer des Ermordeten um, fanden aber nichts Außergewöhnliches. Ich fing an, mich zu langweilen. Der Inspektor machte sich abmarschbereit, nur Van Dusen kroch immer noch in den Ecken herum. Ja, was suchen Sie denn noch, Professor? Eine Kleinigkeit, Inspektor. Ragoschins Rasiermesser. Die Tatwaffe? Das glaube ich nicht, Inspektor. Kein Rasiermesser vorhanden, Professor Sahib. Kein Rasiermesser und auch kein Rasierpinsel. Hm. Sehr aufschlussreich. Finden Sie nicht, Inspektor? Ich weiß nicht. Kombinieren Sie, Inspektor. Der Portier unten hat ausgesagt, dass Ragoschin das Hotel gestern früh um 8 Uhr verlassen hat. Wie jeden Morgen. Und dann denken Sie an sein Gesicht. An sein Gesicht? Ja, also, ich muss jetzt gehen. Ruf mir eine Rikscha, Hirasing. Sehr wohl, Inspektor Sahib. Sie werden doch eine Autopsie vornehmen lassen, Inspektor. Bei Ragoschin, meinen Sie? Mhm. Halten Sie das für notwendig? Unbedingt, Inspektor. Achten Sie dabei vor allem auf kleinere Verletzungen, Fesselspuren oder dergleichen und auf Betäubungsmittel. Tja, also, wenn Sie meinen... Halten Sie mich auf dem Laufenden. In einer Doppelrikscha fuhren wir, Van Dusen und ich, zurück in unser Hotel. Zeit genug für den Professor, mir eine seiner kriminologischen Vorlesungen angedeihen zu lassen. Wir haben es, wie seinerzeit im Fall des Kopfjägers von Singapur, mit 3 Morden zu tun, aber nur mit einem einzigen Fall. Ach was. Oder sind Sie anderer Ansicht, mein lieber Hedge? Nicht direkt. Ja, das würde ich Ihnen auch nicht empfehlen. Erinnern Sie sich, was sagte unsere mysteriöse Besucherin, bevor sie diese Welt für immer verließ? Ja, irgendwas von Mord und Aufstand? Ja, ja, das auch, aber ich meine, welchen Namen nannte sie? Ross, Captain Ross. Der unauffällige Holzhändler aus Hongkong, den sie in unserer Suite anzutreffen erwartete, gewiss. Und? Li Hong. Ja, Li Hong ermordet, das hat sie gesagt. So ist es. Und Li Hong war Musiker im Opernhaus zur vollkommenen Harmonie. Und direkt neben dem Opernhaus lag der tote Ragoshi. Ja. Wie Sie sehen, mein lieber Hedge, greift ein Glied ins andere. Nein, zufälliges Zusammentreffen? Wohl kaum. Dagegen spricht schon der allen drei Morden gemeinsame Faktor. Faktor? Was für ein Faktor? Die gelbe Hand. Gelbe Hand? Ja, stimmt. Ragoshin hatte eine gelb angemalte Handfläche. Aber Matahari? Der Dolchgriff, der aus ihrem Rücken ragte, trug die beiden chinesischen Schriftzeichen für Hand und Gelb. Sowas. Und Li Hong? Li Hong hat man die rechte Hand, seine eigene gelbe Chinesenhand, abgeschnitten und auf die Brust genagelt. Okay, okay. Aber was soll das alles bedeuten? Das, mein lieber Hedge, wird sich bald herausstellen. So. Und mehr hat der große Professor Van Dusen dazu nicht zu sagen. Der große Professor Van Dusen, mein lieber Hedge, zieht es bekanntlich vor, gewisse vorerst eher spekulativ zu nennende Konjekturen nicht öffentlich zu erörtern. Konjekturen? Naja, dann eben nicht. Auf dem Rest des Weges herrschte Schweigen. Bis der Professor im Hotel die Tür zur Suite öffnete und überrascht auf der Schwelle stehen blieb. Mitten in unserem Salon befand sich ein uns völlig unbekannter Chinese, der sich lächelnd verbeugte. Nanu! Herzlich willkommen, verlehlungswillige Helen! Was haben Sie hier zu suchen? Ich? Verlächtliche Person ist Zimmelkernel. Ach, wirklich? Das ist jetzt schon der dritte. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Verlachtungswürdige Person sollte null nachsehen, ob in Zimmel alles in Ordnung ist. So, so. Wo doch schrecklicher Mord passiert ist. Was Sie nicht sagen. Hat furchtbar gelitten, arme Lady, ja? Gestöhnt? Geschrien? Vielleicht gesprochen? Vielleicht. Interessante Worte vielleicht? Ja, wissen Sie... Halten Sie ihn fest, Hedge! Was gemacht, Professor? Ich hab ihn, Professor. Fest und sicher. Gut so, gut so. Sehr gut, Hedge. Moment, die Pistole in Ihrer Jackentasche, mein Freund, nehme ich Ihnen besser. Sehr unfair. Zwei europäische Hellen gegen armen Chinesen. Ach, lassen Sie doch den Unsinn. Sie sind kein Chinese. Ist das wahr? Ihre Verkleidung ist exzellent. Sie sind auf höchst kunstvolle Weise gelb eingefärbt. Und wenn ich recht sehe, haben Sie sogar Ihre Augenwinkel mit unsichtbaren Kautschukstreifen in die Höhe gezogen. Eine ausgezeichnete Maske. Aber? Die Mongolenfalte, mein Lieber. Auch die größte Kunst kann hier nicht ersetzen, was die Natur Ihnen nicht verliehen hat. Professor Van Dusen, Sie sind wirklich der Größte. Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Hm. Na, machen wir einen Tisch. Ich darf mich vorstellen... Es ist nicht nötig, Mr. Ross. Mr. Ross, nehme ich an. Ja, ja, aber woher wissen Sie? Elementar, was, mein lieber Wie Ross? Ich weiter annehme, sind Sie ebenso wenig Holzhändler wie Chinese. Captain Ross vom Secret Service seiner britischen Majestät. Zu Ihren Diensten. So etwas habe ich vermutet. Und was führt Sie zu mir, Captain? Miss Pickle. Ja, alias Matahari. Sie ist, sie war meine Agentin. Und sie hat an einem Fall gearbeitet, der so groß ist, so wichtig, so ungeheuerlich. Kurz und gut, Professor, ich muss unbedingt wissen, ob es ihr gelungen ist, mir vor ihrem Tod eine Botschaft zu hinterlassen. Mhm. Verstehen Sie, Professor? Ich muss. Ihr Leben, mein Leben, das Leben aller Weißen in China hängt davon ab. Hat sie noch was gesagt? Mhm. Was hat sie gesagt? Eines nach dem anderen, Captain Ross. Ich bin gern bereit, Ihnen zu helfen, aber... Vorher muss ich wissen, was hier gespielt wird. Also berichten Sie. Nun gut. Sie sind immerhin Professor Van Dusen. Immerhin. Und Mr. Hedge? Ist zwar Journalist, wird aber, wenn ich es sage, den Mund halten. Ja. Nicht wahr, Hedge? Wenn Sie meinen... Meine Herren, das Spinnennetz einer gigantischen Verschwörung hat ganz China unterwandert, überzogen. Alle großen Geheimbünde haben sich zusammengetan. Der Weiße Lotus, die Triade und vor allem die Yi-He-Kwan, die Fäuste der Gerechtigkeit und Eintracht. Allgemein bekannt als Boxer. Ja, dieser neue Bund, der heißt übrigens schlicht Hua Jinghui, Gesellschaft zur Erneuerung Chinas. Dieser neue Bund bereitet einen Aufstand vor. Er plant, alle Weißen zu töten oder zu vertreiben. das korrupte Kaiserhaus der Mandschu-Dynastie zu beseitigen, China zu einer freien, unabhängigen Republik zu machen. Das ist kein Aufstand mehr, Captain. Das ist eine Revolution. Ja, zur Förderung ihrer verbrecherischen Absichten haben die Verschworenen einen gewaltigen Schatz angesammelt. Bargeld, Juwelen, Antiquitäten, Gold. Der Schatz befindet sich im geheimen Hauptquartier des Bundes. Und das Hauptquartier befindet sich an einem uns unbekannten Ort hier in Shanghai. Daneben existieren vor allem in der Chinesenstadt weitere geheime Stützpunkte, verbunden durch unterirdische Gänge. Das hört sich sehr romantisch an. Ja, ist aber wahr, Professor. Hier im Osten gibt es vieles, was man anderswo für unmöglich oder unglaublich halten würde. Einem Mann, der sich den Schatz aneignen will, ist es vor kurzem gelungen, in die Geheimnisse der Verschwörung einzudringen. Es ist ein russischer Abenteurer namens Rogoschin. Sie wissen ja schon alles. Nun ja, dieses und jenes, mein lieber Captain. Ich weiß zum Beispiel, dass Rogoschin tot ist. Was? Wie Mata Hari. Und wie Li Hong. Li Hong auch? Er war Mitglied des Bundes und hat Rogoschin wichtige Informationen verkauft. Aha, ein Verräter. Interessant. Und woher wissen Sie das alles, Captain Morris? Und von Mata Hari natürlich. In meinem Auftrag hat sie sich mit Rogoschin liiert, um über ihn und Li Hong an die Pläne der Verschwörer heranzukommen. Und jetzt sind sie tot. Alle drei. Die gelbe Hand hat sie erwischt. Gelbe Hand? Entschuldigen Sie. Ja, bitte, bitte. Professor van Dusen. Ah, Inspektor. Autopsie abgeschlossen. Also keine Fesselspuren. Keine Betäubungsmittel, kein Gift, kein Opium. Aha, das heißt, Rogoschin hat sich friedlich und ohne jeden Widerstand die Kehle durchschneiden lassen. Ja, danke. Danke, Inspektor. Wer oder was ist die gelbe Hand, Captain Ross? Das Exekutionskommando des Bundes. Es wird persönlich geleitet von Lao Shifu, dem alten Vater und Meister, das heißt dem ersten Vorsitzenden der Gesellschaft zur Erneuerung Chinas. Und der erste Vorsitzende ist kein anderer als Dr. Chu Manfu. Chu Manfu. War das nicht der geheimnisvolle Drahtzieher hinter dem Boxeraufstand vor 5 Jahren? So ist es, Professor. Wir haben ihn nie fassen können. Dr. Chu Manfu ist eine lebende Legende. Der klügste, der grausamste, der gefährlichste Mann in ganz China. Die gelbe Gefahr in Person. Dazu ein Meister in der Kunst des Folterns und Mordens, ein Genie der Verstellung und der Maske, ein unübertroffener Planer und Organisator, ein Teufel in Menschengestalt. Und das ist also Ihr Gegenspieler, Captain Ross. Herzliches Beileid. Unser Gegenspieler, Hedge. Wie dieses? In Professor Dr. Augustus van Dusen wird Dr. Chu Manfu seinen Meister finden. Mein lieber Hedge, ich bin glücklich. Ach ja. Endlich. Endlich ein Gegner, der meiner würdig ist. Ja, und damals in London, Sherlock Holmes? Oh, ein weit überschätzter Wichtigtour. Und Harry Houdini in Russland? Aber Hedge, ein Zirkusclown. Also, damals haben Sie aber ganz andere... Ja, das war damals, mein lieber Hedge. Heute ist heute. Und heute heißt unser Gegner Dr. Chu Manfu. Wir werden uns miteinander messen. Und nur einer kann und wird Sieger sein. Die Denkmaschine. Eine Frage, Captain Ross. Hm? Was für ein Mensch war Rogoschin? Rogoschin? Skrupellos, würde ich sagen. Gerissen und sehr vorsichtig. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Glauben Sie, Rogoschin hätte sich ahnungs- und widerstandslos abschlachten lassen? Vielleicht sogar in der Chinesenstadt? Ach, niemals, Professor. Wie die Dinge lagen, hätte er sich unter keinen Umständen in der Chinesenstadt sehen lassen. Er muss im europäischen Teil von Shanghai getötet worden sein. Ah ja, wie Mata Hari. Typisch Chu Manfu. Er schlägt zu, mitten im besten Hotel der Stadt, und entkommt spurlos. Ein Genie. Das sagten Sie bereits. Mata Hari wollte natürlich zu mir. Sie war ein paar Tage nicht hier und wusste nicht, dass ich nicht mehr in dieser Suite wohnte. Hat sie noch was sagen können? Der Professor wiederholte Mata Haris letzte Worte und Captain Ross hörte aufmerksam zu. Dann zuckte er die Achseln. Das ist alles? Mein lieber Captain, auf mein Gedächtnis kann ich mich verlassen. Tja, dann... leider nichts Neues. Meinen Sie? Sie etwa nicht? Nein, ich nicht. Seien Sie so freundlich, Hedge, holen Sie uns den Stadtplan. Da, von der Anrichte. Höllen ist Geholchen. Na, lassen Sie den Unsinn, Hedge. Moment, so haben wir es denn hier. So. Hier ist die Chinesenstadt. Nordtor, Opernhaus zur vollkommenen Harmonie und darüber das Franzosenviertel, Hotel Napoleon. Mhm. Sie kennen sich aus in Shanghai, Captain Ross. Das will ich meinen. Zeigen Sie mir, wo sich in der von mir umrissenen Gegend hier ein Frisiersalon befindet. Frisiersalon? Ja, Frisiersalon. Wohlgemerkt nicht in der Chinesenstadt, aber in der Nähe. Die meisten Friseure sind woanders, in der internationalen Siedlung, Fuzhou Road, Nanking Road. Im französischen Viertel kenne ich eigentlich keinen. Doch, hier, Rue de Ningpo. Wo genau? Hier. Ausgezeichnet. Das ist es, Captain. Nicht weit vom Hotel, nicht weit vom Opernhaus. Ja, ein kleiner Laden, aber sauber und ordentlich, gehört einem Japaner, Nakamura oder so ähnlich. Viele Friseure in Shanghai sind Japaner. Ich weiß nicht, warum. Die Würfel sind gefallen. Kommen Sie bitte mit ins Nebenzimmer. Ja. Durch die offene Tür beobachtete ich, wie Van Dusen mehrere Minuten auf Captain Ross einredete. Dann drückte er ihm was in die Hand. Sein Taschentuch, wenn ich richtig gesehen habe. Ich verstand schon lange nichts mehr. Ob es Ross besser ging, weiß ich nicht. Er sah jedenfalls merkwürdig angespannt aus, als er sich verabschiedete und uns viel Glück wünschte. Viel Glück? Wozu? Wissen Sie, was Sie brauchen, mein lieber Hedge? Na, so einiges. Einen doppelten Whisky, was zu essen, Aufklärung. Sie brauchen eine Rasur. Was? Aber ich habe mich doch erst heute Morgen... Keine Widerrede. Sie werden sich auf der Stelle mit mir zur Rue de Ningpo begeben, um sich dort den geschickten Händen des japanischen Barbiers anzuvertrauen. Naja, wenn es sein muss. So schätze ich Sie, mein lieber Hedge. Voller Schwung und Vitalität, voller Optimismus und Vertrauen. Folgen Sie mir. Was der Professor will, ist wohl getan. Rikscha fuhren wir über den Band, die berühmte Uferpromenade von Shanghai mit ihren Bankpalästen und großen Geschäftshäusern, zur französischen Siedlung. Diese Rue de Ningpo war eine ruhige kleine Straße und klein und ruhig war auch der Friseurladen. Keine eifrigen Bartkratzer, keine Kunden, nur der Besitzer, der uns schon in der Tür mit vielen Verbeugungen empfing. Willkommen! Herzlich willkommen in Nakamulas bescheidenem Flisil-Salon. Bitte null eintreten, ehrenwerte Herrschaft aus Europa. Irrtum, mein Freund, Amerika nicht Europa. Verzeihung, was darf sein? Haare schneiden, Flisilen, Lassilen, Kopfwäsche, Fliktion? Dieser Herr... Schnullbadpflege, Maniküle, Pediküle? Oder vielleicht wünschen Herrschaften mysteriöses orientalisches Mittel zur Stärkung von Manneskraft? Danke, danke, völlig unnötig. Oh, wie schön, viel erhabene Herren. Rasieren bitte. Diesen Herrn zuerst. Mit Fleuden, bitte Platz nehmen auf Stuhl, der Herr. Angenehmes Wetter haben will heute, nicht wahr? Gar nicht wie November. Sie sagen es. So, und nun kippen will zu Lückstuhl ein bisschen. Bequemel für Einzelfall. Der Stuhl, in dem ich saß, kippte jäh nach hinten. Immer tiefer und tiefer. Im Boden öffnete sich eine Falltür. Ich konnte mich nicht mehr halten. Im Fallen sah ich noch, wie sich aus einer Seitentür mehrere Chinesen auf Fandusen stürzten. Dann schlug ich auf, nicht sehr hart, vielleicht auf einer Matratze. Hände hielten mich fest, pressten mir einen Schwamm mit einer scharf riechenden Flüssigkeit gegen Mund und Nase. War es Chloroform oder Äther? Ich verlor das Bewusstsein. Neben mir lag ebenfalls gefesselt der Professor. Wo waren wir? Ein kahles, kleines, niedriges Zimmer. Eher eine Zelle. Entfernt eine geheimnisvolle Musik, die plötzlich etwas lauter wurde. Die Tür ging auf. Ach, die Herren sind bereits erwacht. Gut. Wie fühlen Sie sich? Danke. Den Umständen entsprechend, sagt man wohl in so einem Fall. Ungebrochen, bewundernswert. Sie wissen nicht, wen Sie vor sich haben. Oh doch. Sie sind A. Friseur Nakamura, B. Direktor des Opernhauses zur vollkommenen Harmonie, C. angeblicher Zimmerkellner im Astorhaus. Sie haben mich erkannt. Jedes Mal. Das ist nicht möglich. Mein Guter, Sie überschätzen anscheinend ein wenig Ihre Fähigkeit, sich zu maskieren. Sie gehen zu weit. Die Ohren, wissen Sie? Wie ich schon des Öfteren zu bemerken Gelegenheit hatte, mein Freund Hatch wird es bestätigen. Alles, alles, was Sie sagen, Professor, unbesehen. Es sind vor allem die Ohren. Schweigen Sie. Sie sind in meiner Gewalt. Zittern Sie vor meinem Zorn. Unser Besucher war ein hochgewachsener, schlanker Chinese von unbestimmbarem Alter. Er trug eine lange schwarze Robe aus feinster Shantung-Seide, auf der Brust bestickt mit einem silbernen Drachen. Das Auffälligste an ihm war nicht das scharf geschnittene Gesicht, nicht das brutale Kinn, nicht der kahle, glänzend gelbe Schädel, es waren die Augen. Sie wirkten magnetisch, furchteinflößend, fast dämonisch, vor allem wenn sie wie jetzt vor Wut funkelten. Und schließlich D. Sie sind natürlich Dr. Chu Manfu. Woher wissen Sie das? Wer hat mich verraten? Sie selbst, mein Guter. Wissen Sie, man erzählt sich so viel von Ihrer fast übermenschlichen Klugheit. Ich halte das, seien Sie mir bitte nicht böse, für übertrieben. Ich warne Sie, Professor Van Dusen. Sind Sie tatsächlich der Ansicht, es sei ein reiner Zufall, dass ich gerade jetzt in Ihrem Frisiersalon aufgetaucht bin? Was sonst? Was sonst? Logik, Synthese, Kombination. Ich werde es Ihnen erklären. Bitte sehr. Li Hong, Ragoshin und Mata Hari hatten es auf ihren Schatz, beziehungsweise ihre Pläne, abgesehen. Das haben Sie erfahren. Ich erfahre alles, Professor. Sie töteten die drei und hinterließen jeweils einen Hinweis auf die gelbe Hand. Kein Problem hatten Sie mit Li Hong. Er lebte und arbeitete in der Chinesenstadt. Mata Hari erstachen Sie im Hotel, verkleidet als Zimmerkellner. Aber Ragoshin... Ja, Professor. Was war mit Ragoshin? Ragoshin war misstrauisch. Wie ist es Ihnen gelungen, ihm Ihr Messer an die Kehle zu setzen? Verraten Sie es mir, Professor. Als ich Ragoshins Leiche sah, rund 28 Stunden nach Antritt des Todes, stellte ich leichten Bartwuchs fest. Wissen Sie nicht, lieber Professor, dass auch bei einem Toten die Haare noch für eine gewisse Zeit wachsen? Lassen Sie sich das von einem Doktor der Medizin sagen. Paris, 1890. Auch ich, mein Guter, bin Doktor Medizin. Mehrfach Heidelberg, Harvard, Wien, Salamanca und so weiter. Lassen Sie sich von mir sagen. Der Bartwuchs auf dem Gesicht des toten Ragoshin war auffallend ungleichmäßig, links stärker als rechts. Und das heißt... Was? Ragoshin wurde bei der Rasur getötet. Ach. Er pflegte sich nicht selbst zu rasieren. In seinem Zimmer fanden sich weder Messer noch Pinsel. Er verließ sein Hotel jeden Morgen gegen 8 Uhr. Sein Tod trat gestern zwischen 8 und 9 Uhr ein. Und... Bevor Mata Hari starb, äußerte sie unter anderem ein höchst signifikantes Wort. Salon. Aus alledem ergibt sich... Ragoshin starb in einem Frisiersalon. Nebenbei bemerkt. Eine äußerst günstige Lokalität für einen blutigen Mord. Wasserbecken, leicht zu reinigende Kacheln. Und nur ein Salon war in der Nähe. Der des Herrn Nakamura in der Rue de Ningpo. Brillant, Professor. So, also sind Sie auf meine Spur gekommen, Professor. Ja. Sie sind ein kluger Mann, aber Sie sind nicht klug genug. Höchst unüberlegt haben Sie sich in meine Hand begeben. Mit all Ihrem Wissen können Sie mir und meinen Plänen nicht mehr schaden. Sie werden sterben. Muss das sein? Auch Mr. Hatch natürlich auch. Mitgefangen, mitgehangen, wie man bei Ihnen zu sagen pflegt. Ich werde Sie beide töten lassen. Auf ausgesucht schmerzhafte Weise. Sie werden den Tod der 10.000 Messerschnitte erleiden. Hört sich irgendwie unangenehm an. Es ist auch unangenehm, Mr. Hatch. Sehr, sehr unangenehm. Sie werden in kleine Stücke zerlegt, sehr langsam, mit Genuss. An Fingern und Zehen beginnt der Henker, Ihnen kunstvoll das Fleisch von den Knochen zu schneiden. Dann arbeitet er sich methodisch durch zu weniger peripheren, vitaleren Körperteilen. Eine hochinteressante chinesische Variante der Vivisektion. Was sagen Sie dazu, mein lieber Professor? Als mehrfacher Doktor der Medizin sind Sie ohne Zweifel in der Lage, sich Ihren Tod plastisch gewissermaßen wissenschaftlich vorzustellen. Also ich bin kein Doktor der Medizin, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Glauben Sie wirklich, mein lieber Doktor, wir seien Ihnen ahnungslos in die Falle gegangen, ohne Maßnahmen für den Notfall zu treffen? Selbstverständlich habe ich Captain Ross informiert. Er wird mit starken Polizeikräften bald hier eintreffen, um uns zu befreien. Ach so. Der gute Captain Ross wird bald hier eintreffen. Wo, meinen Sie, sind Sie hier? Nun, vermutlich nicht mehr unter Ihrem Frisiersalon. Ich nehme an, Sie haben uns durch einen unterirdischen Gang in die Chinesenstadt schaffen lassen, wie Sie es mit Ragoshins Leiche gemacht haben. Demnach könnten wir uns unter dem Opernhaus zur vollkommenen Harmonie befinden. Unter dem Opernhaus? Wenn Captain Ross Sie dort sucht, dann wünsche ich ihm viel Glück. Dieses Mal unterschätzen Sie mich, mein lieber Professor. Meine Basis ist sehr viel breiter, als Sie wohl annehmen. Sie befinden sich im geheimen Hauptquartier der Gesellschaft zur Erneuerung Chinas, im Tempel unserer erhabenen Schutzgöttin Wu Sheng Lao Mu, der alten Mutter ohne Anfang. Und einer der zahllosen Opiumhöhlen mitten in der Chinesenstadt. Niemand wird sie hier finden. In dieser Nacht haben sich die Häupter unseres Bundes im Tempel zusammengefunden zur letzten Versammlung, bevor heute um Mitternacht der Kampf beginnt. Sie, meine Herren, haben die überaus große Ehre, an dieser Zusammenkunft teilnehmen zu dürfen, in prominenter Rolle. Vier kräftige Burschen schleppten uns aus der Zelle in eine Halle, wo einige Dutzend Chinesen versammelt waren. Auf einer Empore am Ende der Halle befand sich, von Fackeln geisterhaft beleuchtet, die riesige Statue einer Göttin von ausgesucht scheußlichen Proportionen. Offensichtlich die berühmte alte Mutter. Vor ihr waren Pfähle in den Boden gerammt. An zwei davon wurden wir festgebunden. Ein massiver Kerl baute sich neben uns auf, bekleidet nur mit einer blutbefleckten Lederschürze, ein Messer in der Hand. Er musterte uns prüfend, etwa so, wie ein schlechter zwei fette Ochsen ansieht. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Unseres erhabenen Reiches, der Mitte entsandt seid. Von der Gesellschaft der Drei in einem, von den Fäusten der Gerechtigkeit, vom Bund des großen Schwertes, von der neuen Palästen, der goldenen Orchidee, dem schwarzen Pavillon, dem weißen Banner, der grünen Gilde, den roten Speeren. Reichlich bunt die gelbe Gefahr, was, Professor? Die Zeit ist nahe. Der lang ersehnte Augenblick steht vor der Tür. Wenn der Gong die mitternächtliche Stunde verkündet, werden sich in ganz China die Patrioten erheben gegen Quang Sy, die jämmerliche Marionette auf dem Drachenthron. Und, meine Brüder, gegen die Guai Zu, die fremden Teufel, die bleichgesichtigen, blauäugigen, rothaarigen. Rothaarig? Wer ist denn rothaarig? Etwa ich oder Sie, Professor? Ich kenne überhaupt keinen rothaarigen. Sie doch, Jimmy Sinclair aus Boston. Erinnern Sie sich noch an Jimmy? Seien Sie doch still, barbaren, wagen es uns, das älteste Kulturvolk der Welt, zu verachten. Sie schimpfen uns gelbe Affen. Sie wollen uns alles nehmen. Sogar unsere Selbstachtung. Doch damit, meine Brüder, wird es bald vorbei sein. Ein für alle Mal. Tod den fremden Teufel. Ja! Diese zwei fremden Teufel sind in unsere Hand gefallen. Sie sind Spione, unversöhnliche Feinde unserer Sache. Sie werden den Tod der 10.000 Schnüren sterben. Hier und jetzt werden sie hingeschlachtet, als Opfer für die alte Mutter. Sie wird sich, wie wir alle, delektieren an ihren Qualen, ihren Schreien. Jetzt wird's ernst. Ja, ja. Allmählich mache ich mir Sorgen. Wo bleiben Sie nur? Wer? Hören Sie zu, Professor. Die Handfessel hinter mir habe ich schon fast durch. Jedes Scheuern löst das Band sozusagen. Meine Brüder, wir schreiten nunmehr zum Opfer. Sie zuerst, Professor. Oder wollen Sie Mr. Hatch? Weder noch, mein Guter. Hören Sie? Was ist das? Ende. Für Sie und für alle Ihre Pläne. An der Spitze von gut 200 Schaften Polizei stürmte Inspektor Fleming in die Halle mit Captain Ross, der zwei Bluthunde an der Leine hielt. Es entspann sich ein gewaltiger Kampf. Wir, Van Dusen und ich, konnten nur zusehen und hoffen, dass die Herren Chinesen zu beschäftigt waren, um sich um uns zu kümmern. Das schien der Fall zu sein. Nacheinander wurden die Verschwörer überwältigt, gefesselt und aus der Halle geschafft. Sie, Sie haben sich viel Zeit gelassen, Captain. Sie also die Polizei hier bestellt, Professor? Gewissermaßen, lieber Hedge. Mit Captain Ross hatte ich verabredet, er solle uns, falls er binnen einer Stunde nichts von uns höre, vom Frisiersalon aus folgen mit Bluthunden. Ach, deshalb das Taschentuch. Natürlich. Das Hauptquartier des Doktors konnte nicht unter dem Opernhaus liegen. In diesem Fall hätte er Ragoschins Leiche an eine andere Stelle schaffen lassen. Lage des Hauptquartiers zu erforschen und den drohenden Aufstand im Keim zu ersticken. Das, mein lieber Hedge, war der Sinn unserer kleinen Exkursion zu Nakamuras Frisiersalon. Ja, ziemlich riskant, Professor. Aber naja, Ende gut, alles gut. Achtung, hinter Ihnen! Sie haben uns verraten. Sie haben unsere Pläne durchkreuzt. Sie haben die Befreiung unseres Landes zunicht gemacht. Aber Sie werden keine Zeit mehr haben, sich damit zu brüsten. Sie werden zugrunde gehen. Zusammen mit mir, mit dem Schatz und mit der alten Mutter. Mitten im Kampfgetöse machte sich Dr. Chu Manfu kaltblütig ans Werk. Aus einem Loch an der Basis der Statue zog er das Ende einer Zündschnur und setzte es in Brand. Das Standbild der alten Mutter ist hohl. In ihm befindet sich der unermessliche Schatz unseres Bundes. Niemals wird er in die Klauen der fremden Teufel fallen. Denn im Innern des Standbildes befindet sich noch etwas. Eine gewaltige Menge Dynamit. In wenigen Sekunden wird das alles hier in die Luft fliegen. Und Sie, Professor, Mr. Hedge, fliegen mit. Sie aber auch, Doktor. Ich habe nicht den Wunsch, den Untergang meiner Hoffnungen zu überleben. Er hatte fleißig weitergescheuert und jetzt war es soweit. Die Fesseln lösten sich. Während der Doktor mit seiner Zündschnur beschäftigt war, machte ich schnell den Professor los. Wir sahen uns um. Die Halle leerte sich. Die meisten Polizisten waren schon draußen mit ihren Gefangenen. Mein lieber Hedge, wir sollten diesen ungastlichen Ort so schnell wie möglich verlassen. Ganz meine Meinung, Professor. Ross, Fleming, schnell! Raus hier, los, los! Was ist denn? Stellen Sie jetzt meine Frage, meine Herren! Lauf, ja, kommen Sie, kommen Sie schnell, kommen Sie schnell! Das war's dann wohl. Ende der Affäre. Dr. Chu Manfu ist hinüber. Drei Kreuze hinter diesen Teufel in Menschengestalt. Amen. Und wem, meine Herren, verdanken Sie diesen Erfolg? Hier steht er, ein bisschen außer Puste, wie ich, aber sonst ganz der Alte. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die weltberühmte Denkmaschine. Ja, ja, ja. Was ist denn, Professor? Sie sagen ja gar nichts. Ich frage mich, ob er das wirklich war. Was? Ein Teufel in Menschengestalt. War doch. Schließlich wollte er nichts anderes als Freiheit und Unabhängigkeit für sein Volk. Wie George Washington zum Beispiel. Na, hören Sie mal, Professor, also. Sie ziehen Vergleiche? Ich kann mir nicht helfen. Manchmal hat Professor van Dusen ausgesprochen subversive Anwandlungen.